willkommen zur allerersten Ausgabe von Hörenswert Back to Back, dem musikalischen Subkulturmagazin. Wir sind diejenigen, die euch die Musik ein wenig näher bringen, die ihr sonst nicht hört, die nicht im Radio läuft. Mal etwas abseits der Masse, aber trotzdem gut natürlich, meistens sogar kostenlos. Das heißt, Win-Win-Situation für uns alle. Und neben mir sitzt auch Felix, die zweite Hälfte unserer Redaktion. Hallo Felix, wie geht's? Hallo. Herzlich willkommen. Ich freue mich auch, dass ihr alle zugeschaltet habt und lasst uns auf die musikalische Reise begeben. Was hast du uns heute denn so für Genres mitgebracht? Also ich für meinen Teil hab ein bisschen New Disco, ein bisschen Deep House, aber auch Elemente des Hip-Hop. Also da könnt ihr schon mal gespannt sein, was euch erwartet. Was ist denn bei dir so in der Wundertüte dabei? Ja, Hip-Hop habe ich jetzt nicht genau dabei, aber ein bisschen Deep Tech House, wenn man das so sagen darf. Ziemlich viel Tanzbares, melodische Sachen, also ich glaube, für jeden Geschmack ist etwas dabei. Ich bin auch davon überzeugt, dass heute ein extrem guter Mix dabei ist. Der erste Song, der erste Track ist praktisch ein Remix vom Cover. Das Cover wurde nämlich gemacht von Joey Tan und das Original war damals von Niles Buckley schon einige Jahre her, namens Crazy, kennen einige von euch wahrscheinlich noch. Und die hat ein Akustikcover gemacht und T-Mit, ein Franzose, man weiß nicht genau, wie ausgesprochen wird, wie alles in Französisch, hat dann einen Remix davon gemacht. Und den wollen wir euch nicht vorenthalten, denn wir lieben Franzosen. Das sind ja unsere Nachbarn. Unsere Nachbarn, deswegen hört einfach mal rein. Wie gefällt euch Crazy, der Remix von T-Mid und Joey Tan, ursprünglich von Niles Buckley? Play. Ja, vielleicht sind wir verrückt, aber wir lieben den Song einfach, oder? Was sagst du? Ich finde den Song auch ziemlich gut. Er bringt einen einfach zum Tanzen. Man muss die ganze Zeit ein bisschen mitwippen. Schöner Bass im Hintergrund, schöne paar Strings. Das ist schon, das macht Spaß. Ja, ganz genau. Vor allem die Basslines, diese knackigen Basslines. Oder? Auf jeden Fall. Ich fand das Original schon ziemlich gut und es wurde einfach gut geremixed. Keine Frage. Da kann ich dir nur zustimmen. Ist ein unglaublich süßer Track mit süßen, sweeten Beats. Hast du denn zufällig noch irgendwas anderes Süßes im Gepäck? Irgendwas Süßes dabei, ja, da fange ich auch gleich an. Mein erster Song ist Sweetness Alive, das Original von Goldroom, featuring Say Lulu. Und da habe ich einen Remix von Goodnight Keaton. Hat nicht so viel jetzt mit dem, was wir eben gehört haben, crazy zu tun, aber es ist einfach auch verrückt gut, oder? Es ist, ja, unheimlich süß, kann man einfach nur sagen. Ja, die Süße lebt. Die Süße lebt. Ne? Keine Frage, keine Sweetness Frage. Sweetness Alive. Also, gut, alles klar, dann würden wir einfach mal den Track euch vorspielen. Ja, viel Spaß bei der Süße. Ja, nehmt ein Stück Schokolade dazu. Ja, oder einfach mal ein Eis schlecken. An den Eis schlecken. Ja, wie gesagt, ein süßer Song, kann man nicht beschreiten. Und ja, ich muss auch sagen, gerade die hohen Vocals am Ende, da kann man sich fast ins Weltall versetzt fühlen. Was meinst du denn, Benny? Ja, also da, ich habe mich direkt verliebt in diese hohen Stimmen am Ende vor allem. Und ist zur Abwechslung schon ganz nett, mal ein bisschen Vocals zu haben oder auch mal zur Abwechslung Rap. Und damit kann ich auch ganz perfekt überleiten auf den nächsten Track, den ich vorstellen möchte. Ein ganz spezielles Projekt, was ich auch sehr, sehr interessant finde. Und zwar ist ein Projekt von zwei netten Herren namens Jamie Francina und Jeremy Smith. Die haben nämlich dieses Jahr im Februar ein Album rausgebracht, in dem sie das Album von Flume komplett gemixt haben mit Liedern von Notorious B.I.G., also Biggie Smalls, wie er auch in Fachkreisen heißt. Und das ist wirklich was ziemlich Gutes und das ist auch ein kostenloser Download, komplett das ganze Album bei Bandcamp. Findet ihr natürlich den Link dazu auf unserer Homepage. Und den Titel, den ich vorstellen möchte, der heißt Space Cadet Struggle, also ein Mix aus Space Cadet von Flume ohne die Kollaboration von Ghostface Killah und Autre Nevers, sondern einfach nur Instrumental. Denn in seiner Deluxe-Version von seinem Album hat er ja zwei CDs. Einmal eine CD mit nur Instrumentals und die zweite CD dann mit Gesang. Und den Track, den ich dann vorstellen möchte, ist Space Cadet. Und der wurde gemixt mit dem Rap von Notorious B.I.G. von Everyday Struggle, den ihr natürlich hier gerade auch im Hintergrund gehört habt. Ein sehr guter Mix, wie ich finde. Wie ist denn dein Standpunkt zu Hip-Hop? Ist das was für dich? Wie findest du denn dieser Hip-Hop? Es ist ja immer mehr am Kommen, dass Hip-Hop mit elektronischer Musik gemixt wird und mit richtig lauten Kicks und so. Was denkst du? Ja, Hip-Hop alleine ist nicht so meine Sache. Da stehe ich nicht wirklich drauf. Ja, ich habe mehrere Sachen jetzt schon gehört, die auch die ziemlich gut zusammenpassen. Also ich kann mich nur überraschen lassen jetzt. Lass dich auf jeden Fall überraschen, du wirst es lieben, sag ich mal. Es ist was ganz Spezielles. Viel Spaß. I know how it feel to wake up fucked up. Pocket throat is hell, another rock to sell. People look at you like you's the user, selling drugs to all the losers, mad Buddha abuser. But they don't know about your stress-filled day. Baby on the way, mad bills to pay. That's why you drink Tangeray, so you can reminisce and wish you wasn't living so devilish. Shit, I remember I was just like you, smoking blunts with my crew, flipping over 62s. Cause GED wasn't B.I.G. I had to get P.A.D. That's why my moms hate me. She was forced to kick me out, no doubt. Then I figured out, mix went for 20 down south. Packed up my tools for my raw power move. Block 19 for casket and flower move. For trucks trying to stop my flow. And what they don't know will show on the autopsy. Went to see Poppy to cop me a brick. Asked for such a sign and he wasn't trying to hear it. Smoking mad Newports cause I'm doing court for an assault that I caught in Bridgeport, New York. Catch me if you can like the gingerbread man. You better have your gat in hand cause man. I'm in the caravan on my way to Maryland with my man 2Tex to take over this project. They call him 2Tex, he told 2Tex. And when he starts to bust, he like to ask who's next. I got my honey on the Amtrak with the crack in the crack of her ass. 2 pounds of hash in the stash. I wait for her to make some quick cash. I told her she could be lieutenant, bitch got gas. At last, I'm literally lounging black, sitting back, counting double-digit thousand stacks. Had to re-up, see what's up with my peeps. Toyota dealer gone, had it cheap on the Jeep. See who got smoked, what rumors were spread. Last I heard I was dead, was 6 to the head. Then I got the phone call, it couldn't hit me harder. We got infiltrated, Lanino at the Carter. Her tech got murdered in the town I never heard of. By some bitch named Alberta over nickel-plated burners. And my bitch, swear to God, she won't snitch. I told her when she hit the bricks, I make the hooker rich. Conspiracy, she'll be home in 3. Until then, I looks out for the whole family. A true G, that's me, blowing like a bubble in the everyday struggle. Ja, diese Mischung ist für mich einfach unschlagbar. Space Cadet von Flume, dem Australier, gemixt mit Everyday Struggle aus dem Jahr 1994 aus Biggie Smalls Album Ready to Die. Einfach eine ziemlich gute Mischung, oder? Was meinst du? Ja, sehr interessant. Warst du überrascht? Ja, ich war überrascht. Du hast mich geflasht. Ja? Das war gut. Ja. Gut, das freut mich natürlich. Gut, von diesem Feuerwerk der Beats und Kicks gehen wir einfach ein bisschen über, ein bisschen was Ruhigeres, weil wir können jetzt nicht unseren Zuhörern irgendwie eine Herzattacke zumuten. Der Altersdurchschnitt unserer Zuhörer ist ja auch knapp 60. Das ist klar. Daher können wir die jetzt nicht mit so viel Neuem mit neuem Scheiß so überladen. Da hast du recht. Und da hast du uns was mitgebracht, was ein bisschen ruhiger ist, ein bisschen was zum Nachdenken, was zum Chillen. Richtig. Aber ja, auch ja. Beat dabei, oder? Auch ein bisschen Beat. Ja, man kann so sagen, für den zweiten Frühling, das passt ja dann so, ab 60 fängt der meistens an oder hört auch wieder auf. Don't You Go. Für die Leute jetzt mit Liebeskummer oder ja, jemanden vermissen. Ja, geh nicht, geh noch nicht. Geh wir haben noch ein paar Songs. Ja, das ist klar, wir haben noch einige Songs. Das Original von Ken Deit im Jeffrey Jerusalem Remix, vor einem halben Jahr im Juni herausgekommen. Und ja, es ist ein schöner Song. Also da passt das Wort schön ziemlich gut drauf. Kann man nicht anders sagen. Schön. Beats, Liebe und ein bisschen Herzschmerz. Ja, das hört sich auch vielversprechend an. Also da bin ich ganz Ohr, sag ich mal. Und dann ich hoffe nicht nur du. Ja, dann hören wir uns mal an, was du da herausgekramt hast. Alles klar, viel Spaß damit. Thank you. Track, den du da rausgekramt hast. Also gefällt mir überaus gut. Und Herzschmerz natürlich auch dabei, ne? Klar, ja. Ich habe kurz geweint. Danach, glaube ich, auch gleich weitergetanzt. Ja. Man kann sich nicht entscheiden so richtig, aber das ist ja schön an diesem Track, muss ich sagen. Ja, da gefällt mir sehr gut. Jetzt bin ich natürlich wieder dran mit einem Track, den ich mitgebracht habe. Und ich habe was mitgebracht, was auch ganz gut zu seinem Jahr passt, denn ich bin dieses Jahr relativ viel gereist. Und der Track heißt Viajando, ist von Max Liese, einem Producer aus Berlin. Und natürlich auch kostenloser Download. Ist was sehr Schönes, auch was Ruhigeres, aber es ist auch ein bisschen pushend, also es treibt dich schon ein bisschen an, dass du auch... Es treibt dich in die Ruhe. Ja, praktisch, so kann man es praktisch sagen. Aber es treibt dich auch so ein bisschen, dass du tanzen möchtest und das gefiel mir einfach sehr gut. Was mir auch besonders gefällt, ist am Anfang dieses atmosphärische am Flughafen, dieses Gefühl am Flughafen zu sein, es gibt einen Urlaub und... Ich mache solche Tracks sowieso gerne, wo das Intro so noch ein bisschen was aus dem Leben hat. Das finde ich sehr gut. Vor allem auch dieses Urlaubsgefühl bringt das so mit. Ja, das ist sowieso das beste Gefühl, oder? Oder was ist noch besser als Urlaubsgefühl? Da, sag mal das. Es tut mir leid, mir fällt nichts ein. Ja, gibt's auch einfach nicht. Deswegen, ready for takeoff. Thank you. schade, da lag ich schon fast am Strand. Also, ein bisschen traurig. Ja, also ich lag am Strand dieses Jahr, aber jetzt leider nicht mehr. Jetzt wieder im kalten Deutschland. Gut, ist es relativ warm, kein Schnee. Tja, aber das ist ja auch schön. Was will man mehr zu Weihnachten, oder? Ja, einfach mal eine bunte Weihnacht, ist doch auch ganz das gut. Das ist klar, das ist klar. Also, das gute Leben hat man ja im Urlaub. Hast du da was Passendes mitgebracht? Ja, habe ich mitgebracht. The Good Life, das Original von Elizabeth Rose im Emo Inside Poolside Mix. Also wie ein Remix. Also wir lieben Remixe, kann man da an der Stelle auch mal bemerken. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Da, es bringt einfach das Gute aus dem Original mit. Es kann einfach, ja, nein, es kann auch schlechter werden, aber... Leider. Leider. Wir haben nur die guten Sachen. Genau, ja, weil den anderen Scheiß, den kennt ja niemand und legt auch niemand runter. Aber das ist wahrscheinlich auch einfach so, weil dann mehr Hirnmasse an diesem Track ergabelt hat. Ne? Ja, klar. Zuerst hat jemand drüber nachgedacht und dann nochmal jemand. Das kann ja eigentlich auch nur besser werden, wenn Leute schlau sind. Ne? Dumme Leute sind natürlich schlecht. Das ist klar. Zu viele Köche verderben den Brei. Das natürlich. Also wenn dann der dritte Remix vom Remix ist, dann kann es irgendwann mal scheiße werden. Ja. Aber bei dem kann man sagen, das ist noch ein gutes Ding. Auf jeden Fall. Ist auch noch nicht alt. Diesen Monat rausgekommen. Puh, sind wir aktuell, ne? Auf jeden Fall. Free Download, wenn ich mich nicht irre. Auf jeden Fall. Ja, wie gut. Ist ja fast alles hier. Ne? Ja, natürlich. Alles frei, alles kostenlos zum Download. Ja, kann ich euch nur empfehlen. Ihr werdet es spüren, auch wenn ihr sonst nicht so ganz zufrieden seid dieses Jahr. Fangt einfach im neuen Jahr mit diesem Track an und ja, es kann nur besser werden. Freut euch drauf. The Good Life. Mann, oh Mann, was ein Ding hast du uns da mitgebracht. Das war doch ein Feuerwerk der Beats. Ich fand's auch wunderschön. Schön, dass dir freut, dass dir gefällt. Ja, also ein gutes Ding. Und von diesem gefühlvollen Good Life Remix gehen wir auch weiter zu guten Gefühlen. Und zwar ist das jetzt ein ganz aktueller Track, aber wiederum auch ein ganz alter Track. Und zwar das Original namens Feeling Good. Das wurde schon 1964 zum ersten Mal aufgeführt von Nina Simone. Unheimlich gut. Und allein, ja, Original schon Knaller. Aber das Remake, was ich jetzt vorstelle, das ist so ein bisschen elektronischer, so ein bisschen den Zeitgeist angepasst. Und gefällt mir persönlich extrem gut. Natürlich auch kostenloser Download. Und es ist ein Remake. Heißt jetzt nicht mehr Feeling Good, sondern How I Feel. Und es ist ein Remake von Lane 8, der sehr gute Sachen macht. Kann ich nur empfehlen. Ist auf seiner Soundcloud-Seite und bei French Express, dem Label, ein sehr gutes Label wiederum auch, also kann ich auch nur empfehlen. Verfügbar, kostenlos. Kam gerade erst diesen Dezember raus, also ganz frisch aus dem Ofen. Ist noch heiß, ist noch warm. Man kann noch den leckeren Geruch... Geruch inhalieren und man kriegt richtig Hunger auf ein paar saftige Beats. Oder hast du Hunger? Hast du Hunger auf ein paar saftige Beats? Ich habe Appetit? Hunger. Hol sie aus dem Ofen, bitte. Ja? Bye. die Sonne ist am Himmel, du weißt, wie ich mich fühle. Auf jeden Fall, halb verbrannt. Gut, ja, sorry, ich habe mich ein bisschen vertan, waren doch nicht so saftig die Beats, aber insgesamt doch sehr chillig und auch ein tolles Ding, ne? Auf jeden Fall. Also, wenn es euch gefällt, natürlich einfach auf unsere Website gehen, Facebook-Seite, natürlich hier an der Stelle natürlich Facebook uns mal schön liken. Da sind wir dabei, hörenswert. Hörenswert, sehr hörenswert bei Facebook. Ja, und der allerletzte Song, der kommt jetzt von dir. Also da erwarten wir natürlich einiges. Ne? Das ist klar. Ich hatte auch schon ein bisschen Angst und wusste nicht ganz genau, womit man so den ersten Podcast eigentlich abschließen könnte. Ja. Und und ich dachte mir, wir fangen einfach mit einem ziemlich dicken, diesmal richtig dick, nicht saftig, richtig dicken Beat. Hören wir auf. DK, ein Original. Hatten wir auch noch nicht so oft heute. Nicht schlecht. Wir haben es als Tech Deep House eingestuft, kann man sagen. Wiederum von Jeffrey Jerusalem. Kam vor 10 Monaten raus, im Februar. Also top aktuell. Top aktuell. Dieses Jahr, 2013. Und freut euch drauf. Und damit können wir uns gleich schon verabschieden, dann ist der letzte Track. Ich sage vielen, vielen Dank. Mein Name ist Benjamin und ich bin froh, dass ihr zugehört habt bei unserer ersten Ausgabe von Back to Back. Hörenswert. Das musikalische Subkulturmagazin. Ach übrigens, wir sind auf so vielen Kanälen verfügbar. Also wir sind auf krass vielen Sachen. Also 8-Tracks zum Beispiel, also Soundcloud könnt ihr uns finden, 8-Tracks, das sind viele Mixtapes von uns. Facebook natürlich, Blogspot, unser Blog. Also schaut einfach mal rein. Auf unserer Facebook-Seite haben wir alle Links zu den verschiedenen Seiten gepostet. Ich verabschiede mich. Viel Spaß mit dem letzten Track. Ich sage auch Tschüss, Felix mein Name und tanzt noch ein wenig.